Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0130 2911. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0130 2911. Ja, ihr Lieben, eine neue Woche. Schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Heute Nacht offene Sendung, freie Themen. Ihr könnt mich erreichen unter 0130 2911 per Telefon oder per Fax unter 0130 11 51 22. Herzlich willkommen, Ela, 17 Jahre. Hallo. Hallo, Ela. Ja, mein Thema ja. ist misslungene erste Male. Misslungene erste Male, gleich mehrere misslungene Male. Nein, eigentlich nur eins, also meins. Deins, ganz konkret deins. Erzähl es uns. Also ich war 13 und wir fuhren auf eine Klassenfahrt in irgendein Kaff und haben in einer Jugendherberge gewohnt. Aha. Und da habe ich so einen netten jungen Mann kennengelernt, der war da 19. Mhm. Ja, und dann irgendwann sind wir zusammen spazieren gegangen. Mhm. Ja, und waren gerade um die Jugendherberge rum. Da fing das schon an mit Rumgeknutschen oder so. Mhm. Ja, und ja, wir waren nicht so ganz ungestört, weil sämtliche Jungen aus meiner Klasse haben sich... Die liefen hinter euch her? Nee, die haben sich oben am Fenster versammelt, weil das deren Zimmer war. Ja. Und haben runtergeguckt und haben das zufällig gesehen. Wusstest du, dass die euch beobachteten? Ja, zuerst weiß ich habe ja nicht darauf geachtet. So. Kann ich gut verstehen, ja. Ja, und ja, aber die haben dann uns versucht anzufeuern noch. Ja, und das ist uns dann doch aufgefallen und da haben wir die bemerkt. Ja. Dann haben wir uns überlegt, ja, abbrechen, also wollten wir nicht. Wie weit war es denn da schon? Wart ihr nur am Knutschen oder ging es auch schon in die heißeren Zonen rein? Es ging noch, also war schon ein bisschen weiter als Knutschen, aber ging noch. Ging noch. Ja. Was meint sie damit, ging noch? Naja gut, die Fantasie soll es entscheiden. Ja, genau. Jedenfalls haben wir uns dann überlegt, gehen wir vielleicht doch ein bisschen weiter weg, wo uns keiner beobachten kann. Mhm. Und in der Nähe war so ein Park, der grenzte an die Stadtmauer von diesem Kaff da. Ja, und man konnte eine Treppe hochgehen, sodass man sich auf die Stadtmauer setzen konnte. Ja, ja, und da habe ich mich dann draufgesetzt und ja, da ging das eben weiter. Und es kam eben zum ersten Mal. Auf der Stadtmauer? Ja, auf der Stadtmauer. Aha. Ja, und also es war schon ziemlich witzig, weil die Passanten, die da vorbeigegangen sind, die haben schon ein bisschen blöd geguckt. Ja. Also richtig, richtig, mit allem drum und dran auf der Stadtmauer. Ja, mit allem drum und dran. Hast du dich da nicht geschämt, wenn da Leute vorbeikamen? Ja, mich kannte da ja keiner. Na, egal. Ja, war mir das relativ egal. War dir egal. Also der Mann war der Wichtiger, der Junge. Stimmt. Ja, ja. Und wie war es denn dann da so auf der Stadtmauer? Ging so. Also es war nicht unbedingt super bequem, aber es war eigentlich ganz schön. Ja, aber dennoch sagst du, es ist misslungen. Ja, weil dann waren wir gerade fertig und haben eben so noch ein bisschen rumgeschmust. Mhm. Und habe ich zur Seite geguckt und da stand meine Lehrerin, ne? Und ja, wir waren auch also, ziemlich nackt so. Und sie stand da, Mund offen und hat uns ziemlich blöd angeguckt. Ja. Und dann? Ja, wir gab es großen Zoff? Also wir wussten nicht, was wir sagen sollen. Und sie auch sie nicht. Sie wohl auch nicht. Ja. Also hat sie gesagt, ja, Ela, ich finde das unfair, dass du hier rumknutscht bist und während deine Klassenkameradin das Zimmer aufräumen müssen. Oder so einen Spruch hat sie dann. Ja, ist ja auch unfair, ne? Du hast deinen Spaß auf der Stadtmauer und die anderen Mädels müssen putzen. Ja, also eher. Gab es denn aus der ganzen Sache negative Konsequenzen für dich? Hast du irgendwie eine Strafe bekommen, eine Strafarbeiter, irgendwas? Na, sie hat mir gesagt, wäre sie meine Klassenlehrerin gewesen, hätte sofort einen Brief an die Eltern gegeben. Mhm. Aber mein Klassenlehrer, der auch mit war, dem hat sie das erzählt und der sieht das ein bisschen lockerer. Mhm. Also, der hat mir dann eben, der hat mich gefragt, wie war es denn, und demnächst soll ich ihm doch nur Bescheid sagen. Oh. Wenn ich irgendwo hingehe. Aha. Ja, und weil dann ist er könnte das eh nicht verhindern. Hauptsache, wir hätten aufgepasst und hat dann nochmal nachgefragt. Aha, ein toleranter Lehrer. Ja. Also, und somit ist die Sache dann doch gut ausgegangen. Ja, geht. Sie hat mir noch erzählt, wie schnell man noch zur Schlampe werden kann. Mit solchen Worten kam sie gleich. Das ist so deine Lebenserinnerung jetzt an das erste Mal, und du wirst wahrscheinlich die Stadtmauer jenes Kaffs, in dem wir damals waren, nie vergessen. Ne? Nee. Irgendwann machst du eine Reise mit deinen 17 Enkeln, so sagen wir mal in 50 Jahren oder so, und dann zeigst du ihnen die Stadtmauer. Ja, wer weiß, hier geschah, kommt ja auch noch auf dumme Gedanken. Hier geschah es damals, sagst du. Ela, danke für den Anruf. Ja, tschüss. Alles Gute, tschö. Carsten, 24. Hallo, Domian. Ja, Carsten. Mein Thema ist das berühmte Nachtmenschen. Da können wir uns beide die Hand reichen. Ja, du bist auch ein Nachtmensch. Ich bin ein Nachtmensch seit 6 Jahren, seit 1990. Mhm. Zeitig arbeitslos geworden bin. So lange bist du arbeitslos? Ich bin ja seit 7 Jahren arbeitslos. Und dadurch bin ich halt Nachtmensch geworden. Mhm. Und das Gute ist halt daran, Nachtmensch, ich habe durch das, dass ich nachts wach bin, habe ich angefangen, Kindergeschichten zu schreiben. Aha. Carsten, eine Frage vorher und dann kommen wir auf die Kindergeschichten. Du bist erst 24 Jahre ja, alt und bist 7 Jahre arbeitslos. Ja. Hast du vorher was gelernt? Ich habe meine Lehre gemacht als Maler, Lackierer. Mhm. Dann, wie das meisten, was dann den meisten Jugendlichen passiert, ist dann die Prüfungsangst. Mhm. Und dann, das heißt, du hast die Prüfung nicht gemacht? Nein, ein halbes Jahr davor habe ich hingeschmissen. Abgebrochen. Ja, und das war die Prüfungsangst, weil ich habe so Angst gehabt. Und dadurch kam die ganze Misere ins Rollen mit der Arbeitslosigkeit. Genau. Jetzt aber die Kindergeschichten. Du schreibst nachts Kindergeschichten. Wie lange bist du immer auf nachts? Oh, jetzt, andere Leute aufstehen, gehe ich ins Bett. Ja, da reichen wir uns die Hand. Ne? Und dann sitzt du da in deinem Kämmerlein nachts und denkst dir Geschichten aus. Ich habe jetzt, wir haben hier eine Wohnung, haben wir so eine kleine Abstellkammer, und daraus habe ich ein Büro gemacht für mich. Mhm. Und da ist alles drin, da ist ein Computer drin, da ist Schreibmaschine drin, und da sitze ich mich halt abends rein und denke mir Geschichten aus, Kindergeschichten. Bist der Schriftsteller in der Abstellkammer? Genau. Sind das längere Geschichten oder eher so Kurzgeschichten von der Seite? Das ist unterschiedlich. Das ist unterschiedlich. Das wackelt so zwischen, also maximal 2 Seiten bis 10. Also die längste Geschichte, wo ich geschrieben habe, waren 10 Seiten. Kann das dann passieren, dass du unter Umständen die ganze Nacht dann in deinem Kämmerlein sitzt und dichtest? Ja, das ist das kann passieren, ja. Das ist regelmäßig. Wie viele Jahre machst du das jetzt schon so? Seit 90. Seit der Zeit auch schon, schreibst du auch schon. Ja. Da musst du ja eine irrsinnige Menge von Geschichten mittlerweile haben. Ja, ich hab's nur jetzt nachgezählt, aber über 4000 mit Sicherheit. Über 4000. Es sind nicht unbedingt Märchen. Doch, ist ein Kindermärchen. Sind Märchen. Ich muss dazu sagen, es sind keine Horrorgeschichten. Und schöne Sachen. Und wo ich sehr stolz drauf bin, sind keine Filme aus dem Fernsehen nachgeschrieben oder aus dem Radio. Es ist alles in deinem Kopf entstanden. Genau, aus meinem Kopf. Carsten, hast du denn schon mal versucht, das irgendwie loszukriegen an einen Verlag? Ja, aber ich weiß nicht, wie ich jetzt anfangen soll. Indem du einfach Verlagen, die dafür in Frage kommen, schreibst. Geh in eine Buchhandlung und guck dir an, welcher Verlag welche Art von Bücher herausgibt. Und die so in deine Richtung kommen, würde ich mal aufschreiben und einfach mal Manuskripte hinschicken. Oder vielleicht nicht gleich 4000, aber so ein paar, damit die so eine Ahnung haben, was. Vielleicht kannst du ja wirklich dein Geld damit verdienen, dass du da wirklich das Talent trainiert hast bei dir, kann ja sein. Die Geschichten, die ich schreibe, die kriegt keiner zu lesen. Die kennt keiner. Die kennt niemand? Die kennt niemand. Auch kein guter Freund, keine gute Freundin? Doch, das sind 2 Personen, die Geschichten lesen. Mhm. Das ist meine zukünftige Frau. Mhm. Da ich früher in Heim gewohnt habe, wurde ich von einer Sozialarbeiterin betreut, und mit denen habe ich heute noch Kontakt. Die dürfen auch lesen. Die dürfen das lesen, ja. Und die haben schon mehrmals also die. Wäre dir das peinlich, wenn du das wegschicken würdest an einen fremden Menschen? Ich glaube schon. Äh, glaube schon. Würde ich mal über meinen Schatten springen. Vielleicht, vielleicht liegt da eine ganz neue Quelle für dich. Das ist mit der auf der Weise so peinlich, weil ziemlich viele Rechtschreibfehler drin sind. Ach, das ist egal. Wenn du gut gedichtet hast, dann da gibt es ja Computer mittlerweile für mit Rechtschreibeprogrammen, die das dann ausmerzen. Versuch mal, vielleicht ist ja, entsteht da eine ganz neue Perspektive für dich. Ja. Carsten, schön, dass du angerufen hast. Okay, ein Nachtgruß zu Carsten von Domian, dem Nachtmenschen ebenfalls. Und deine Sendung ist super und dein Buch ist astrein, das habe ich gelesen, das gefällt mir. Vielen sehr Dank. Gut. Vielen Dank. Mach's gut. Tschüss, Carsten. Peter, 26 Jahre alt. Hallo? Ja, Jürgen. Peter, ja, ich höre dich. Ja, richtig. Guten Morgen. Und zwar möchte ich mit dir über das Thema Tumore reden. Ja. Und zwar geht es um Folgendes. Meine Freundin, die ist 25 oder wird jetzt 25 und die hat vor 4 Jahren einen gutartigen Tumor gehabt im Bein. So, im Bein. Ja, so etwa in der Leistengegend. Mhm. Und nun hat sich im Nachhinein rausgestellt, ist wieder was gewachsen, also wieder ein Tumor. Der ist aber bösartig. Wie hat man den damals festgestellt oder wie ist sie überhaupt drauf gekommen? Weil es wurde dick am Bein. Ah, ja. Es ist einfach dick geworden und wie gesagt, dann hat man hier den rausoperiert und jetzt ist es wieder angeschwollen. An derselben oder... Genau an derselben Stelle. Und hat man dann Untersuchungen gemacht, das hat dann alles so, sag ich mal, gut ein Vierteljahr gedauert und nur hat sich rausgestellt, dass das ein bösartiger Tumor ist. Mhm. So, und dieser drückt jetzt auf, würde jetzt bei ihr auf die Blase drücken. Mhm. So, das würde zu einer Harnstauung führen und dann würden irgendwann die Nieren versagen. So, nur aber dann muss der Tumor ja auch schon sehr groß sein, ne? Ja, etwa faustgroß. Faustgroß? Faustgroß, etwa. Und nun hat man zu ihr gesagt, entweder sie lässt sich den da jetzt rausoperieren, sprich, das Bein kommt ab, oder sie kann sich in 2 Jahren von dieser Welt verabschieden. Moment, wenn er operativ entfernt wird, ja, dass gleichzeitig das Bein amputiert werden muss? Ja, weil operativ geht er nicht mehr zu entfernen, weil da würden sie zu viele Gefäße, Nerven und so weiter und so fort im Bein verletzen. Also hat man zu ihr gesagt, das Bein muss ab. Ja. Und nur habe ich halt das Problem mit ihr, ich weiß nicht so richtig, wie ich mit ihr umgehen soll, also wie ich sie jetzt aufmuntern soll, also sag ich mal so, mir geht das auch unwahrscheinlich an die Nieren. Also wenn sie es nicht macht, ist das gleichbedeutend mit dem Todesurteil? Richtig, und das wäre dann in spätestens 2 Jahren so. Mhm. So, es gibt definitiv keine andere therapeutische Maßnahme, man da vorgehen könnte. Man hat zu ihr gesagt, eventuell bestrahlen, aber da würde bloß eine Chance von knapp 10% bestehen. Mhm. Hat sie denn mehrere Ärzte aufgesucht? Sie war jetzt bei, ich glaube, 3 Ärzten. Mhm. Bei 3 Ärzten und alle haben sie das gesagt, dass das so schnell wie möglich gemacht werden muss. Mhm. Und alle Ärzte haben gesagt, dass das Bein abgenommen werden muss? Ja, das muss ab. Ja, ist ganz schön heftig. Plus, wie gesagt, ich kann, sag ich mal so, damit nicht so richtig umgehen, weil wir haben zusammen auch noch ein Kind, oder sag ich mal so, das ist ihr Kind, aber ich spiele halt die Vaterrolle. Mhm. Und wie ich dem das nun beibringen soll und wie ich ihm dann nur helfen soll, weil... Was sagt denn deine Freundin? Wie hat die darauf reagiert? Das ist ja noch... total down. Die ist total down. Sie hat erstmal nur geweint und so weiter und so fort, weil, sag ich mal so, das wird auch eine ganz, ganz schöne Schwierigkeit, das Bein ja nicht mehr da. Und dann haben sie ihr gesagt, dann wollen sie halt mit Prothese und so weiter und so fort wieder versuchen. Ich meine, na gut, das geht auch auf jeden Fall. Bloß, sag ich mal so, einfach so einen Körperteil zu verlieren, kommt sie nicht mit klar. Kommt sie nicht so richtig mit klar. Ne, hat sie dann auch Beruhigungspillen und so weiter und so fort bekommen, falls sie dann wieder Angst bekommt und so weiter und so fort. Also. Ist es denn so, dass quasi jetzt jede Woche schon zählt und dass es wichtig ist, wenn man es macht, dass man es ganz schnell macht? Also es muss jetzt so schnell wie möglich geschehen. Mhm. Und ich nehme mal an, dass es jetzt innerhalb der nächsten 14 Tage, dass sie da dann Bescheid bekommt oder ihren Einlieferungsschein und das, dann muss sie nach Hamburg, da irgendwie in eine Klinik. Und dann wollen wir weitersehen. Das soll in Hamburg gemacht werden? Das soll in Hamburg gemacht werden. War sie denn in Hamburg schon bei den entsprechenden Ärzten, die dann behandelnd werden? Da war sie noch gar nicht. Da war sie noch gar nicht. Also sag ich mal so, ich wohne in Schwerin. Und das ist knapp 100 Kilometer von hier weg. Und hier traut sich wohl niemand daran. Vielleicht sollte man den Befund dieser Ärzte, die wenn es passieren sollte, dass dieser Befund erstmal abgewartet werden sollte von deiner Freundin, dass sie schnell einen Termin doch macht zur Untersuchung auf jeden Fall. Mhm. Vielleicht, ich weiß es ja nicht, ich glaube ja immer noch bis zuletzt, dass es vielleicht doch nur eine Hoffnung gibt. Ja, das habe ich auch gehofft, aber so wie die Ärzte sich ausgedrückt haben, besteht da wohl definitiv keine Hoffnung. Ja, aber offensichtlich, das kann man ja wohl dann in eurem Krankenhaus nicht machen, so eine schwere Operation. Das heißt, es muss dann schon eine Kapazität dran. Richtig. richtig. Und ich würde gerne doch erst auch mal die Meinung dieses Arztes hören. Mhm. Und wenn die Meinung gleich ist mit der, die anderen Ärzte geäußert haben, wird dir überhaupt nichts anderes übrig bleiben, als deiner Freundin ungeheuer beizustehen. Ja, okay. Und sehr, sehr viel Mut zu machen und ihr auch zu vermitteln, dass du sie genauso liebst und bei ihr bist, auch wenn sie dann ihr Bein verloren hat. Ja. Und wenn das die Möglichkeit ist, ihr Leben zu retten. Und ja, auf jeden Fall, sag ich mal so, ich stehe ja auch da, bloß ich weiß nicht, wie ich dafür für sie die richtigen Worte finden will oder soll. Mhm. Weil ist eben eine schwierige Sache und dann der Kleine noch dazwischen, der ist nur 4 Jahre. Ich glaube, Väter, das ist gar nicht mal so eine Frage der Worte. Wenn deine Freundin kapiert, das wird sie wahrscheinlich schon längst wissen, dass du sie lieb hast. Und dass du bei ihr bist und dass, wenn die Zeit noch so schwer wird, die da auf euch zukommt, dass du hundertprozentig da bist, auf jeden Fall. Ist das schon ganz, ganz, ganz wichtig für sie. Ja. Hat sie denn eine Sekunde gezögert überhaupt, dieses eventuell machen zu lassen? Nein. Nein, ne? Nein, weil, sag ich mal so, sie hat ja auch eingesehen, also lieber das Bein erstmal ab, bevor sie da in 2 Jahren dann aufhört zu leben, das sieht sie schon ein. Bloß wie gesagt, sie ist total down und ihre Eltern machen sich dann auch ziemlich große Sorgen. Ja. Meine Eltern natürlich auch. Guck mal, es gibt so viele Menschen, die schwerstbehindert sind. Es gibt, und die trotzdem doch auch noch ein gutes Leben führen. Ja. Es gibt auch Leute, die amputiert sind und auch ein gutes Leben führen. Vielleicht ist das ja wirklich dann die Chance für sie, dann richtig zu gesunden und dann halt einen erschwerten, aber dann einen Neuanfang zu schaffen. Und mit deiner Hilfe, wenn du ihr richtig beistehst, ist das für sie viel einfacher, das Ganze. Auf jeden Fall. Aber ich wiederhole das immer von gerade, ich würde schnell da einen Termin in Hamburg machen und dann auch nochmal die fachkundige Meinung einholen. Ja, auf jeden Fall. Werde ich auch tun. Euch beiden alles von Herzen Gute. Ich danke dir schön. Tschüss. Tschüss. Jetzt begrüße ich herzlich die Kerstin. Ja, die ist 32 Jahre alt. Hallo. Hallo. Kerstin. Ich wollte schon so lange mal mit dir sprechen. Ja, und jetzt klappt es. Endlich mal. Ja. Ich habe ganz großen Mist gebaut. Was hast du gemacht? Ich hatte Streit mit meinem Ex-Freund. Mhm. Den habe ich mal so geliebt. Und dann bin ich mit 3 kleinen Pils Auto gefahren. Was, mit 3 kleinen? Kleinen Pils, 025. Ja. Das darf man ja eigentlich nicht, schon gar nicht sauer. Dann habe ich ein Autospiegel, mit meinem Autospiegel ein anderes Fahrzeug gerammt. Mhm. Jetzt hatte ich natürlich Angst, dass die Polizei mich anhält, weil ich meinen Führerschein brauche. Mhm. Und bin einfach nach Hause gefahren. Das haben Zeugen gesehen. Die Polizei hat geschellt. Ich habe schnell die Haustür abgeschlossen. Meine Nachbarin hat aufgeschlossen, hat gesagt, bei Frau Kurz wegbringen. Oh, jetzt habe ich meinen Nachnamen gesagt. Ist ja nicht schlimm. Da brennt noch Licht. Da haben die mir die Scheibe eingetreten. Ich hatte Todesangst. Ich habe meinen Verlobten schnell angerufen, habe gesagt, die brechen mir gerade die Tür auf, aber also der konnte nicht. Die Polizei hat die Tür aufgehoben? Ja. Die ganzen Scheiben flogen hier rum, die habe ich erstmal aufgesaugt. War ganz schlimm. Und dann kamen die rein? Ja. Und dann? Dann haben sie gesagt, schlafen Sie immer angezogen. Ich hatte meinen Minirock noch an und schlafen Sie immer angezogen. Ja, ich sag, ich war schon müde. Und dann haben sie mich mitgenommen, haben mir erstmal meinen Personalausweis aus der Tasche genommen. Und das Foto von meinem Verlobten flog da rum. Und dann sage ich, darf ich mir wenigstens noch Schuhe anziehen? Das durfte ich noch. Dann sind wir zur Wache gefahren. Bis der Arzt erstmal da war, der hat mir dann Blut abgenommen. Mhm. Und dann wollte ich dringend auf Toilette, durfte ich nicht. Ich sage, darf ich mir noch nimmer mein OB wechseln? Ich habe meine Periode. Nein, die haben mich ganz schlecht behandelt. Mhm. Ich sage, darf ich denn mal wenigstens meinen Verlobten anrufen? Dürfen sie erst, wenn der Arzt da war und so. Die waren richtig böse. Mhm. Ja, und dann kam endlich der Arzt, hat mir Blut abgenommen. Ich sag, darf ich jetzt meinen Verlobten anrufen? Nein, ja, ich sag, da möchte ich meinen Anwalt sprechen. Dem habe ich dann auf Band gesprochen, der war nicht zu erreichen. Ja, und jetzt weiß ich nicht, ob ich einen Führerschein wieder kriege. Wann war diese ganze Geschichte? Freitag. Also Samstagmorgen. Ganz frisch noch. Ist der Führerschein erstmal futsch? Ja, ich war heute beim Anwalt, der meinte, ich kriege ihn wieder, das reicht nicht, ne? Mhm. Ich habe gepustet, 1,1. Mhm. Ich fahre normalerweise auch nie betrunken. Mhm. Aber jetzt hat sich gerade ein Freund von mir totgefahren, der hat den Kopf ab, die Freundin hat das Bein ab. Da habe ich ziemlich viel mitgemacht die letzte Zeit. Vor 3 Wochen ist meine Oma gestorben, die habe ich mir tot angeguckt, die war blau angelaufen. Mhm. War ziemlich schlimm, die Beerdigung. Ich hatte einen leichten Nervenzusammenbruch. Also ist da so einiges zueinander gekommen. Und offen, wie? Ja. Und wie? Du bist alkoholisiert gefahren und hast Fahrerflucht begangen. Das kann natürlich. Der Anwalt meint, du könntest da mit einem mehr oder weniger blauen Auge vollkommen. Ja, ich weiß nicht, ob ich einen Idiotentest machen muss, aber der ist ja wohl nicht schwer, ne? Keine Ahnung, ich habe den noch nie gemacht. Ich weiß. Nee, ich kenne ein paar, die haben den gemacht. Ja. Da muss man nur auf so, so blinkende Dinger drücken. Kasse, ich bin da sehr zwiegespalten. Einerseits, wenn man dann so mehr oder weniger privat miteinander redet, dann denkt man auch, naja, vielleicht kommst du da ja ganz gut raus. Andererseits habe ich überhaupt kein Verständnis, wenn Leute alkoholisiert fahren. Ich auch nicht. Ich habe ich auch noch nie getan. Ich hätte so gerne auch, dass wir in Gesamtdeutschland die Regelung der alten DDR übernommen hätten, nämlich 0,0 Promille. Das finde ich völlig in Ordnung. Also wenn ich Auto fahre, also kein Hauch Alkohol. Ja, aber mein früherer Freund hat zu mir gesagt, blass mir am Kopf, den habe ich mal sehr geliebt, musst du verstehen. Ich habe wegen dem an Tropf gehangen. Ich habe Infusionen gegen Depressionen gekriegt und ich war schon mal psychisch krank. Ich war schon mal in der Psychiatrie und so, ne? Kassel, das war unheimlich schlimm. Erklär mir nochmal, ist gerade ein bisschen untergegangen, weswegen du so dringend den Führerschein brauchst. Weil ich ins Fitnessstudio fahre. Naja. Also weil ich Step Aerobic mache, weil ich berufstätig bin. Ja. Also du brauchst es aber nicht für deinen Beruf. Du bist nicht. Doch, ich habe einen Beruf. Ich bin Sekretärin. Eigentlich bin ich Frührentner, aber ich darf 610 Mark dazu verdienen. Okay, du hast aber einen festen Arbeitsplatz und musst nicht mit dem Auto ständig irgendwo rumfahren. Nein. Nein, das nicht. Also wäre es ja nur auch noch verkraftbar. Ja, ich meine, ich kriege auch einen neuen Job eigentlich. Das wäre nicht so schlimm, wenn ich den verliere. Jetzt bin ich erstmal krankgeschrieben. Kerstin, ihr sollt mir nur sehen, dass die Sache gerecht gelöst wird, sage ich es mal so, ja, neutral. Wenn du einen guten Rechtsanwalt hast, dennoch finde ich schon, dass auch eine ordentliche Strafe da richtig wäre. Ne? Verdient habe ich ja. Ja, verdient hast du es. Stell dir mal vor, ich hätte jemanden angefahren. Ich sag, wollen wir immer froh sein, dass nichts Schlimmeres passiert ist. Ne? Nee, da habe ich aber aufgepasst. Guten Anwalt hast du und dann mal gucken, wie es weitergeht. Ich drücke dir den Daumen. Okay. Tschüss. Mach's gut. Tschüss, Kerstin. Ciao. Wen haben wir jetzt? Marek. Hallo, Domian. Ja, 17 Jahre alt. Also mein Thema ist, also ich möchte jemand sehr Bekanntes mehr oder weniger foppen halt. Was? Du möchtest jemand Bekanntes foppen? Ja. Was so sagt man es in unserer Umgangssprache. Foppen? Ja. Also verarschen irgendwie? Ja, ja, so ungefähr. Einen prominenten Menschen? Ja, sehr prominent. Sehr prominent. Ich glaube, du kennst Michael Jackson. Ja, Michael Jackson, noch nie gehört, kenne ich nicht. Also so prominent kann er nicht sein. Ja, auf jeden Fall, du hast bestimmt gehört, dass der Michael, also ich bin ein riesen Michael-Fan, dass er dieses Jahr nach Deutschland kommt. Ja. Nach Köln auch wieder übrigens? Ja, nach Köln. Er wohnt immer gleich um die Ecke hier? Wer? Michael Jackson. Nee. Doch, natürlich, er wohnt in Köln in einem sehr noblen Hotel. Ja, alles klar. Und auf jeden Fall habe ich mir 3 Karten besorgt, zweimal für München, einmal für Hockenheim. Und ich habe mir vorgenommen, irgendwie den Michael halt zu foppen, indem ich, also ich habe mir schon mal einen Laserpointer gekauft. Eine was? Laserpointer. Weißt du vielleicht, was das ist? Ja, ein Strahlending. Ja, ja, ja. Der geht, meiner geht über 100 Meter weit, so ein schöner roter Punkt. Und dann habe ich mir vorgenommen, auf dem Konzert ein bisschen Michael, ein bisschen schön rot leuchten zu lassen. Aber ist ja auch nicht so nett, ne? Du bist Fan von ihm, sagst du? Ja, aber... Das irritiert ihn dann wahrscheinlich während des Auftrittes. Ja, irritiert. Ich glaube, der wird Todesangst kriegen, weil dann... Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass dein kleiner Laserstrahl da überhaupt nicht großartig auffällt, bei der irrsinnigen Beleuchtung, die die Show zu bieten hat. Ja, du musst schauen. Ich war schon mal auf einem Konzert in Prag und dann immer zwischen den Liedern, zum Beispiel das erste Lied, dann zieht er beim zweiten, dann zieht er eine Jacke an, dann geht das Licht aus, dann ist überhaupt alles dunkel. Und dann in dem Punkt, dann kommt mein Laserpointer zum Einsatz und normalerweise, und wenn man so Filme sieht so einen roten Punkt, dann wartet man ja meistens auf einen Schuss. Und da wird es aber eben nicht kommen, aber ich glaube schon, dass er ein bisschen Angst kriegen wird. Also nochmal, du bist richtiger Fan. Ja. Warum machst du das dann? Das ist für ihn sicher nicht angenehm, wenn man auf der Bühne steht und dann mit so einem Schnickschnack sich da abgeben muss. Das ist irgendwie so, der Michael ist so für mich irgendwie unantastbar, so ein Genie, denn an den keiner rankommt und ich bin ja praktisch Nobody, nichts gegen ihn. Und du willst es ihm mal zeigen, ja, dass du Nobody Michael Jackson verunsichern kannst. Ja. Ist aber auch ein bisschen arm. Das ist keine große Kunst, da in einem Pulk von Tausenden von Menschen mit der kleinen Laserpistole dazu stehen und zu blenden. Wenn ich im Leben nichts machen würde, dann würde ich mich zu Tode langweilen und... Ja, mach gescheite Sachen. Ich find's nicht gut, ich find's auch nicht witzig. Ja, Mann, das ist Ich finde, ich versetze mich halt einfach in ihn. Ich weiß ja gar nicht, ob das so funktioniert. Aber nehmen wir an, das funktioniert so. Du machst ihm deine Show kaputt und irritierst ihn. Das finde ich nicht gut. Finde ich nicht in Ordnung. Mach doch irgendwas, was dir auch viel mehr bringt. Du sitzt da nur in der dunklen Masse und lachst dir eins ins Fäustchen. Na toll. Ich bin mir sicher, dass es klappt. Ich war auf dem Konzert. Ich habe gesehen, dass es klappen würde, wenn ich einen dabei gehabt hätte. Und es wird klappen. Wie groß ist das Ding denn? So groß wie ein Kuli, Füllfederhalter. So klein? Ja. Und wie groß ist dann der Punkt, den man erreicht damit? Also umso weiter der Punkt ist, umso größer wird er. Mhm. Also wo ich auf dem Konzert in Prag war, war ich ganz vorne. Also der Punkt wird so groß um Durchmesser. Also das funktioniert dann aber auch nur, wenn es wirklich dunkel ist auf der Bühne. Ja, aber es kann auch ein bisschen hell sein, dann sieht man es auch. Mhm. Und speziell auf seiner schönen weißen Haut, da sieht man es dann perfekt, wenn es dunkel ist. Mhm. Also, so einer bist du, der so im Hintergrund da... Ja, du brauchst jetzt nicht denken, ich bin so einer, der... Ein Perverser. Aber... Also wenn wir von solchen Geschichten demnächst hören, dann wissen wir, wer es war. Ja, vielleicht wirst du mich ja irgendwann mal in Ecstasy sehen. Ja, darauf bist du scharf, ne? Ja, scharf. Hoffentlich interviewen die dich nicht, auch wenn es passiert. Weil das willst du ja nur. Ja. Marek. Ja, Domian, brauchst du jetzt nicht denken, ich bin so pervers und... Nein. Ja, und ich möchte halt nur ein bisschen Spaß haben. Ja, ist schon gut, ich verstehe schon. Wie teuer ist so ein Ding? So eine... 380 Mark. Wie viel? 80. 80 Mark. Ja. Marek. Ja? Bis denn. Also, ich sag jetzt Schluss. Ich hoffe, dass du es nicht machst. Ich wollte nochmal fragen, wegen deinem Buch, was kostet das und was steht da so alles drin? Das kostet 19,80 Mark und ich habe die interessantesten Gespräche, die in dieser Sendung stattgefunden haben, dort dokumentiert und kommentiert. Ah, also Dankeschön. Bitte. Tschüss. Ciao. Maria, 45 Jahre alt. Ja, hallo Domian. Hallo Maria. Dein Thema. Mein Thema, ja, mir geht's in der letzten Zeit überhaupt nicht so gut. Und zwar habe ich viel Depressionen, weil ich letztes Jahr ein schlimmes Erlebnis hatte. Und seitdem bin ich wieder ein schlimmes Erlebnis. Bitte? Ein schlimmes Erlebnis. Ja. Ja, was war da passiert? Ich bin vergewaltigt worden. Mhm. Wie ist es damals dazu gekommen? Ja, ich kannte den Mann ein paar Wochen. Und er hat mir dann auch immer viel ausgegeben und haben viel unternommen. Und ja, da habe ich gesagt zu ihm, ich sage, weißt du was, ich sage, ich lasse dich mal zum Kaffee ein. Und er wollte das auch immer, so zum Kaffee eingeladen werden. Mhm. Ja, und das habe ich dann gemacht. Ja, und dann, ja, ist es passiert. Und seitdem geht es mir eigentlich... Wie das passiert? Wie ist das dann? Also, du hast ihn zum Kaffee eingeladen? Ja. Und wie ist das dann passiert? Ihr hattet ja schon ihr kanntet euch ja schon. Ja. Und da war ja auch schon ein, ja, Vertrauensverhältnis will ich es nicht sagen, aber ihr kanntet euch auf jeden Fall. Und du hattest vorher eine gute Meinung über den Mann. Ja, eigentlich schon. Ja. Und wie ist es dann da umgekippt in der Situation? Ja, also, ja, wie soll ich das erzählen? Also wir hatten noch nicht miteinander geschlafen bis zu dem Zeitpunkt. Mhm. Weil ich immer gesagt habe, ich brauche da Zeit zu und ich will das noch nicht. Und ja, dann haben wir ein bisschen miteinander geschmust und er hat dann eben halt nicht mehr aufgehört. Ne? Obwohl du gesagt hast, du willst nicht? Ja. Mhm. Und ging es dann auch irgendwie aggressiv zu, dass du dich gewehrt hast? Ja, ein bisschen habe ich mich gewehrt. Also nicht sehr viel, aber etwas habe ich mich gewehrt. Ne? Mhm. Weil ich war auch irgendwo wie versteinert. Ich konnte das nicht begreifen, weil ich habe mich nicht als ja, so brutal angesehen. Ne? Mhm. Dann ist es dann passiert, an diesem besagten Nachmittag? Ja. Und was ist genau danach? Wie ging das dann? Ist er dann abgehauen einfach? Oder? Nee, ich habe dann angefangen zu weinen nachher und da hat er dann aufgehört. Wurde dann aggressiv und sagte so, wenn du weinst, will ich nicht. Und das war eigentlich zu meinem Glück, dass ich angefangen habe zu weinen. Und dann bin ich aufgestanden und in die Küche gegangen und habe dann meinen Nachbarn im Garten gesehen und habe dann ihn rausgeschmissen und habe gesagt, er soll gehen. Und er wollte unbedingt mit mir sprechen, aber nicht in der Küche. Und ich habe dann nur gesagt, er soll rausgehen. Und das hat er gemacht dann? Ja. Und dann hast du ihn nie wieder gesehen? Doch, einmal habe ich ihn wieder gesehen und da habe ich gedacht, der Boden sinkt so unter meinen Füßen weg. Da stand ich im Kaufhaus an der Kasse. Ach, das war eine zufällige Begegnung. War eine zufällige Begegnung. Er hat dich nie wieder angerufen oder ist vorbeigekommen oder sowas? Nein, überhaupt nicht mehr, nein. Und seit diesem Erlebnis hängst du so in einem Tief, in einem Lebenstief? Ja. Hast du denn mit Leuten darüber reden können, mit einer Freundin? Oder? Ja, ich habe auch eine Therapeutin, ach so, mit der ich reden kann. Mhm. Aber eben vielen einfach Ansprechpartner, so sagen wir Frauen, denen das auch passiert ist. Mhm. Und ich habe hier im Raum eben halt gesucht und bin an Stellen angelaufen. Ich weiß nicht, wie viele Stellen ich angelaufen bin. Also es gibt ja diverse Selbsthilfegruppen, ne? Und ja, aber die gibt es hier in Duisburg nicht mehr. Ja. Gibt es nicht in Duisburg? Nein. Aber mit Sicherheit irgendwo im Ruhrgebiet, nicht so weit weg von dir. Ja, darf auch nicht zu weit weg sein, weil solche Selbsthilfegruppen sind ja meistens auch anstrengend. Mhm. Also du hättest schon das Bedürfnis, dich mit anderen Frauen, die in ähnlicher Weise betroffen sind, dich auszutauschen. Mhm. Was sagt deine Therapeutin denn dazu? Ja, die versucht mich natürlich aufzubauen, ne? Aber die müsste doch beispielsweise auch Bescheid wissen, wo eine Gruppe in deiner unmittelbaren Umgebung vorzufinden. Nee, weiß sie nicht? Nee, weiß ja nicht. Da können wir dir sicher gleich weiterhelfen. Mhm. Ja, es ist auch noch so, ich bin seitdem, also ich bin damals 3 Wochen später ins Krankenhaus eingeliefert worden und bin im vegetativen Nervensystem, also im Zucker bin ich auch fast im Koma gewesen. Mhm. Und da habe ich auch 6 Wochen im Krankenhaus gelegen. Mhm. Und dann habe ich natürlich jetzt auch ein bisschen Stress, eben halt eine Therapie im Krankenhaus zu machen, weil ich noch nicht sehr lange in meinem Beruf arbeite. Mhm. Und dann habe ich jetzt im Moment wieder einen Krankenschein und bin auch schon wieder fast 6 Wochen krank. Und Maria, fühlst du dich denn bei deiner Therapeutin wohl? Ist das ein, ja, ist das ein Vertrauensverhältnis? Ja. Ja. Also das ist ja schon mal ganz wichtig, ne? Dass du dann eine feste Ansprechpartnerin hast, mit der du wirklich dann auch in die Tiefe gehen kannst im Vier-Augen-Gespräch. Ja, ich meine, das Schlimme ist eigentlich dabei, so meine ganze Ehe kommt mir jetzt wieder hoch, ne? Weil da sind auch viele Sachen vorgefallen. Ich würde Folgendes vorschlagen. Also ich finde gut, dass du deine Therapeutin hast und dass du da einen festen Pol hast, an den du dich wenden kannst. Wir rufen dich gleich nochmal zurück. Ja. Mein Psychologe hier im Hintergrund wird dir, bin ich ganz sicher, eine ansprechbare Gruppe nennen in deiner Umgebung, die für dich auch noch erreichbar ist. Oh, das finde ich echt super. Und das wäre vielleicht ein weiterer Schritt, der dir ein bisschen helfen kann. Das finde ich echt total super. Du legst auf, wir rufen dich zurück. Ja. Alles Gute, meine Liebe. Danke. Tschüss. Ciao. Tschüss. So, Freunde, 1.31 Uhr, 51 Sekunden, keine Pause. Live und das WDR-Fernsehen und hier ist das Talkradio Domian und wir haben heute Nacht eine freie Talkradio-Sendung und das heißt, ihr könnt hier anrufen zu jedem Thema, über das ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt. Ihr könnt anrufen unter 0130 29 11 oder ihr könnt auch faxen unter 0130 11 51 22. Wenn ihr faxt, ich sag's immer wieder, aber ich muss es auch immer wieder sagen, weil ja auch immer neue Leute hier in die Sendung reintrudeln bei uns. Wenn ihr faxt, bitte ein paar Worte auf das Fax schreiben zu eurem Thema und eure Telefonnummer nicht vergessen, damit wir euch dann gegebenenfalls in der Sendung zurückrufen können. Ich sag die Faxnummer nochmal 0130 11 51 22. Und jetzt begrüße ich herzlich Edith und die ist 33 Jahre alt. Guten Morgen, Jürgen. Guten Morgen. Dein Thema, Edith. Mein Thema ist meine Horrorangst vom Zahnarzt, die wahrscheinlich sehr viele Menschen begleiten. Und es geht darum, dass ich mich letzte Woche informiert habe, ob es bei uns Zahnärzte gibt. Also ich komme aus München, die mit Laser behandeln, weil in Amerika ist das gang und gäbe. Und mir ist schon so oft auf den Nerv gebohrt worden, im wörtlichen Sinne, dass ich jetzt einfach die Schnauze voll habe. Also du hast richtig Angst vor dem Zahnarzt. Trotz Betäubung und allem Möglichen, was man heute machen kann. Ich habe schon mit eurem Mitarbeiter gesprochen. Du warst wahrscheinlich auch schon die Öfteren auf dem Zahnarztstuhl gesessen. Ja. Trotz Spritze, wenn dir auf dem Nerv gebohrt wird, merkst du das wie einen elektrischen Strom im Gehirn. Habe ich so noch nie erlebt. Habe ich, glaube ich, einen guten Zahnarzt. Also bisher war es immer so, wenn das betäubt war, war es betäubt. Die Betäubung ist nicht angenehm, aber dann lag man da halt mit halb offenem Mund und die haben gewerkelt da. Und das war eigentlich okay, muss ich so sagen. Mhm. Ich kann mich erinnern, früher als Kind, da war ganz früher, da war das noch nicht so Usus mit den Betäubungsspritzen. Und da haben diese schrecklichen Menschen von Zahnärzten manchmal gebohrt ohne Betäubung. Und das war die Hölle. Ich weiß nicht, ich habe mich festgekrallt habe an den Stuhl und habe mir gedacht, mein Gott, hoffentlich ist es bald vorbei. Aber du hast es anders erlebt. Du hast es erlebt, dass die trotz Betäubung auf den Nerv bohren und du an die Decke gehst. Ja, natürlich bohren die nicht absichtlich an den Nerv, die Zahnärzte, ist klar. Aber es passiert und es passiert auch mehreren. Und ich meine, es gibt so viele Menschen, die Angst haben trotz Betäubung vor dem Zahnarzt. Mhm. Und mit Sicherheit nicht nur, weil es der Zahnarzt ist, sondern weil sie trotz Betäubungen immer noch Schmerzen haben. Das eben zum Beispiel passieren kann, dass der Zahnarzt auf den Nerv bohrt, wo er auch nicht unbedingt was dafür kann. Mhm. Aber ich finde, es geht halt darum, was mit Sicherheit ein ganz, ganz wichtiges Thema ist bei uns in Deutschland, dass endlich mal die Zahnärzte sich Lasergeräte anschaffen, die zwar sehr, sehr teuer sind, aber ich glaube, dass die Zahnärzte das locker reinbekommen, wenn die Menschen eben das in der Werbung lesen, dass sie mit Laser arbeiten. Mit Sicherheit. Nur bin ich überhaupt nicht informiert, wahrscheinlich bist du mehr informiert, ob man mit dieser Lasertechnik genau das machen kann, was man mit der traditionellen Technik auch macht. Ist das so? Man kann zum Beispiel bohren mit dem Laser auch. Also nicht bohren, sondern der Laser schmelzt dann das weg in dem Sinn und das ist schmerzfrei. Und man kann nicht aus Versehen mit dem Laser auch den Nerv anschmelzen zum Beispiel? Das weiß ich jetzt nicht. Aber in Amerika wird wirklich bei den Zahnärzten mit Laser gearbeitet. Aber alles ist ja auch nicht immer besser in Amerika. Ja. Bitte? Es ist ja auch nicht immer alles besser in Amerika. Aber es kann schon sein, dass es da einen Fortschritt gibt. Das mag sein. Ich habe auch schon viele Berichte gelesen, aber das Manko daran ist eben, dass diese Lasergeräte sehr, sehr teuer sind und deswegen schaffen oder legen sich unsere deutschen Zahnärzte die Lasergeräte nicht zu. Du hast recherchiert in München. Hast du denn einen gefunden, der es macht? Ich habe einen gefunden, das war bei uns in Bogenhausen und habe mit der Zahnarzthelferin telefoniert, aber die sind noch nicht so weit, dass die mit Laser schon bohren, sondern nur irgendwelche Fisteln am Zahn wegmachen oder am Zahnfleisch, am Zahnfleisch. Ja. Das ist vielleicht. Ich sage ja, meine Angst geht so weit, ich meine, ich habe deine Sendung jetzt schon öfters gesehen, aber ich müsste eigentlich heute jetzt um diese Uhrzeit schon im Bett sein und kann wirklich nicht schlafen. Ich hätte schon vor einem Dreivierteljahr wieder gehen müssen und kann wirklich nicht, weil ich eben diese Erlebnisse beim Zahnarzt schon gehabt habe, dass mir auf den Nerv gebohrt worden ist und einen habe ich natürlich aus Versehen einmal so reflexmäßig einen Bohrer aus der Hand geschlagen, weil das ist wirklich ein brutaler Schmerz. Ja. Und hat mir dann anhören müssen, ich habe Glück gehabt, dass der Bohrer nicht ins Auge geht. Und ich meine, es sind wirklich viele Menschen, du kannst dich unterhalten, mit wem du willst. Also mindestens jeder Zweite hat Angst eben vom Zahnarzt. Und es sind die Schmerzen. Habe ich es gerade verstanden, dass du jetzt seit einem Dreivierteljahr einen Zahnarztbesuch vor dir herschiebst? Ja. Oh, oh. Und das ist etwas Akutes? Nein, also jetzt ist der Blombe rausgefallen beim Zahn, der wo nicht mehr viel Zahn ist. Also es hört sich schon an wie eine Phobie, ne, bei dir. Das ja, ist schon, also nicht nur so die normale Angst, die wir alle irgendwie so haben vom Zahnarzt, sondern das ist schon eine Nummer heftiger. Ja. Also ich sitze echt da nicht, weil ich mit dir telefoniere, das macht mir überhaupt nicht aus. Ich gehe auch zu einem normalen Arzt, lass mir Spritzen geben oder Blut abnehmen oder sonst was. Es ist mir zwar nicht egal, aber das ist kein Problem. Aber beim Zahnarzt ist einfach furchtbar. Und das Schärfste ist, ich war vor einem Dreivierteljahr zuvor 2 Jahre in Zahnarztbehandlung, natürlich nicht täglich, aber so Tuschur durch. Und meine Zähne sind immer noch nicht fertig. Und ich glaube auch, dass viele Zahnärzte einfach bohren und bohren, dass auch Geld verdienen und Amalgam reinschieben. Klar. Ich bin zum Beispiel privatversichert, ich hätte auch einen Anspruch auf Goldinvest, die sind bei mir immer noch nicht vorrätig. Mhm. Und dann geht man zum Zahnarzt, du kriegst also Amalgam im Mund und dann ist die Plombe wieder kaputt nach drei, vier Monaten, dann musst du wieder laufen. Zahnärzte, das ist wirklich ein langes Thema, da gebe ich dir recht. Ja. Wenn du im Moment aber in deiner Umgebung keinen Zahnarzt findest, der mit Laser arbeitet, bleibt der ja eigentlich gar nichts anderes übrig, als nochmal zu einem normalen. Ich muss morgen gehen, ich habe einen Termin. Ach, du hast morgens einen Termin. 4:05 und ich sterbe jetzt schon. Ist denn das ein Arzt, den du wenigstens nett findest? Kannst du dem deine Ängste auch richtig vermitteln? Ich habe gerade wieder gewechselt und habe mich halt umgehört. Mhm. Ich weiß nicht, ob du TV München kennst, nee. 089. Nee. So Sendung über dir ungefähr. Nee, kenne ich nicht. Ach, ja. Mit dem habe ich letzte Woche telefoniert. Der hat dir auch Mut gemacht, hoffe ich. Da habe ich ja gefragt, wer jemand weiß, der mit Laser arbeitet. Okay. Und das hören mit Sicherheit genauso viele Menschen wie bei dir, also einige tausend werden es mit Sicherheit sein. Ja. Und da war eigentlich keiner dabei, das mit dem Laser habe ich selber rausbekommen. Aber diese Praxis ist eben nicht so weit, dass sie eben bohrt mit diesen Laserstrahlen. Um wie viel Uhr hast du deinen Termin morgen? Um 4:45. Um 4:45 nachmittags. Und jetzt für die Daumen. Jetzt werden alle Menschen, die jetzt zuhören, dir um 4:45 die Daumen drücken, damit der Zahnarzt nicht wieder auf deinen Nerv bohrt. Also ich glaube, morgen geht's gut. Ich hab's irgendwie so im Gespür. Jürgen und ich glaube ganz, ganz fest, dass viele Menschen jetzt hinterm Fernsehschirm sitzen und nicken und dasselbe Gefühl empfinden wie ich. Und ich finde wirklich, deswegen rufe ich auch an bei dir, dass wirklich irgendwas gemacht werden muss bei den Zahnärzten, weil es gibt wirklich einige... Appell an die Zahnärzte, kauft Laserkanonen. Das Laser hatten wir heute schon mal. Lasst uns einen Zahnarztbesuch schmerzfrei über die Bühne gehen. Und das ist ein riesen Aufruf. Und deswegen möchte ich denke schon die ganze Zeit, ich muss dich anrufen, muss das wirklich mal durchsagen, weil es gibt so viele Menschen, natürlich, die wirklich dieses selbe Problem haben. Der Aufruf ist über den Sender. Und wir drücken dir morgen um 4:45 alle die Daumen. Mhm. Es wird gut gehen, Edith. Alles Gute. Und ich wünsche dir, dass du deine Sendungen weiter so toll moderierst wie bisher. Jetzt. Vielen herzlichen Dank. Tschüss, Edith. Tschüss. Ciao. Jean, 19 Jahre. Ja, guten Morgen, Domian. Guten Morgen. Ja, Domian, da gibt es ein Thema, und zwar die Pädophilie. Die Pädophilie? Die Pädophilie, genau. Ja. Ich habe den ersten Zuschauer, beziehungsweise die erste Zuschauerin deiner heutigen Sendung, hat das Thema mitgehört. Mhm. Das ging ja in diesen sexuellen Kontakt. Mhm. Sie 13, derjenige 19. Mhm. Ich bin Zivi, auch 19 Jahre alt. Und mit meiner Stufe, also von meinen Stufenkollegen, gibt es ja genauso dasselbe Thema eigentlich. Mhm. Also die sind auch 19, das ist ein klasse Kumpel, also mit denen kann man Mist bauen, mit denen kann man einfach so Scheiße bauen und gut reden. Mhm. Nur in Sachen Sexualität kann ich die Meinung von denen nicht teilen. Was sagen die denn? Ja, es geht darum, zwei von denen, der eine, ich weiß nicht, kennst du diese Boys Band Backstreet Boys? Wer kennt sie nicht? Ja, wer kennt sie nicht? Ja. Das ist es eben. Der eine sieht aus wie der Nick ein bisschen, also dieser Blonde, auf dem die meisten stehen. Ja. Und der andere so wie der Kevin, glaube ich, so ein großer. Mhm. Und naja, klar, also wenn die beiden so aussehen und irgendwo hingehen, da fliegen die Mädchen einfach drauf. Mhm. Ne? Und die nutzen das natürlich auch. Die haben jetzt 14, 15-jährige Freundinnen. Mhm. Und ja, da läuft was. Mhm. Dann weiß ich jetzt nicht, also ich sehe der Sache immer ein bisschen anders, skeptischer gegenüber. Also für mich ist. Finde ich auch richtig so. Aber der Fall vorhin, ich wollte das nicht noch problematisieren. Wir haben sehr oft das Thema Pädophil hier schon thematisiert. Wenn er 19 war und sie 13, finde ich das auch ein bisschen sehr groß, den Unterschied. Und als 19-Jähriger trägt man natürlich Verantwortung. Das meine ich ja. Wenn man ein 13-jähriges Mädchen verführt, das ist halt ein Kind dann noch. Ne? Naja, das meine ich. Ab 14 ist es dann schon wieder ein bisschen anders, zwischen 14 und 16, aber dennoch sollte man da schon mit sehr großer Vorsicht rangehen, sage ich mal so. Ne? Das ist es eben. Also ich meine, klar, die Mädchen, die sind eben halt, die sind in diesem Fanwahn und sehen dann welche, die ungefähr genauso aussehen. Also deine Kumpels schleppen da reihenweise ganz junge Mädels ab. Ja, also da lässt sich schon was machen. Also, und auch ganz junge, wirklich, also gehen wir mal 12, 13, sowas? Das ist es nicht. Also das sind mehr so wirklich 14, 15-Jährige. Und wie gesagt, ich habe jetzt auch von dem ein bisschen abgegrenzt. Ich bin als Spießer bezeichnet worden und so weiter. Und weil ich einfach gesagt habe, Jungs, also mein Scheiße bauen Ehren und so weiter, aber das denke ich mal, ist zu weit. Mhm. Weil das wird ja eigentlich im Prinzip schamlos von denen ausgenutzt. Mhm. Die wissen, dass die Mädels sich nach irgendjemandem sehen, der eventuell genauso aussieht. Mhm. Wenn sie gut singen und tanzen können, sie zwar nicht. aber wahrscheinlich machen sie das aber genauso auch mit Mädels, die auch schon 16 sind, ne? Und die fallen dann auch drauf rein. Ja, ja. Mhm. Und ich meine, in dem Sinne kann man ja eigentlich nur von Kindern reden. Weil die sind ja eigentlich so verblendet von dem Wahn, die sehen das nicht. Mhm. Also ich verstehe jetzt auch deinen Anruf als Appell, dass man als 18-, 19-, 20-jähriger junger Mann da vorsichtig, verantwortungsvoll und behutsam mit umgehen sollte, wenn man eine ganz junge Freundin hat, sagen wir so. Natürlich. Ja, ja. Nichts, ist es nichts dagegen einzuwenden, wenn der Freund 18 ist und die Freundin 15, wenn das eine solide Liebesbeziehung ist, ist ja, okay, ne? Aber du wendest dich gegen diese Abschlepptechniken, ne? Und, ja, nicht nur, ich meine, das ist einfach das Alter, ich meine, das ist, die sind, ich meine, gut, man sagt immer, die Mädchen werden sind früher reif als die Jungs. Jetzt nicht nur körperlich, sondern anscheinend auch geistig. Aber in dem Fall kann ich eben halt die Meinung nicht so ganz teilen. Reden wir kurz noch von dir. Hast du eine Freundin? Ich hatte vor kurzem noch eine. Wie alt war die? Die war 17. 17. Mhm. Und das war dann alles im grünen Bereich? Das war eigentlich im grünen Bereich. Also es war mir eher so eine Oberfläche, beziehungsweise es war nichts mit sexuellem Kontakt, sondern es war eher so eine Freundin, mit der man über alles reden konnte. Mhm. Und du hast natürlich eine Außenseiterposition, wenn du da, ne, Spießer. Ja, sagen oder so Moralapostel. Moralapostel. Jean der Moralapostel. Ja. Danke für deinen Anruf. Ja. Tschüss, Jean. Gut, danke. Ja. Tschüss. Peter oder Piet? Piet. Ja, morgen Domian. Sehr schlau. Piet, 32 Jahre. Ja, korrekt. Ey. Ja. Meine Geschichte ist irgendwie so Thema falsch verbunden. Ey. Und zwar war das im Dezember 93, kurz vor Weihnachten, da rief mich eine Frau an, die hatte sich also verwählt und sagte sie... Halt, 93 war das? 93. Ja, vor 4 Jahren. Rief eine Frau an, die hatte sich verwählt und sagte, sie hätte die Schnauze voll und sie hätte wieder Zoff da mit ihren Alten gehabt und sie wird Schluss machen und so. Ne? Mhm. Und ich sag, was? Wie? Bitte? Ja, und dann erzählte sie nochmal, also... wiederholte das, dass sie halt unheimlich Theater gehabt hätte und so und jedes Mal Weihnachten das gleiche und so, ne? Und dann sagte sie auf einmal Thomas und ich sag, du, ich bin nicht Thomas. Ich sag, da hast du dich verwählt oder so, ne? Und dann sagte sie, ja, was machst du denn jetzt? Legst du jetzt auf? Ich sag, nee, ich leg nicht auf, erzähl mal weiter. Und dann erzählte sie mir halt eine Geschichte, dass sie Weihnachten seit 2 Jahren die Angewohnheit hat, sie war also alleinerziehende Mutter, da irgendwie einen wildfremden Werber von der Straße aufzusammeln, den hat sie dann also zu sich mit nach Hause genommen. Ein Obdachlosen. Ein Obdachlosen, korrekt. Ne? Kurz gewaschen, neue Kutte auf dem Pelz und dann hat sie den mit zu ihren Eltern Heiligabend gebracht. Ach. Das hat die also 2 Mal hintereinander gebracht und jetzt lag also 3 Tage vor dem 3. Mal an und kurz vor unserem Telefonat hatte sie also mit ihrer Mutter da ein Telefonat und die macht die alle, also voll die Hölle heiß und sie... Die wollte das nicht. Sie wollte das nicht, ne? Sie war auch... Zweimal reichte, ja klar, ich meine, ist natürlich... kann man sich auch drüber streiten, ne? Ob das nur... Kann man sich drüber streiten. Ich meine, auf der einen Seite sage ich auch, ja, okay, das sind auch nur Menschen, auf der anderen Seite liegt halt das Problem an, wie reagiert die Familie, wenn du da einen Wildfremden reinbringst und dann... Und man kann auch sagen, es ist irgend so eine Gefühlsduselei, wir sind mal nett Weihnachten, ne? Ja, wir sind mal nett Weihnachten, ungefähr, läuft's ab, ja. Auf jeden Fall brach für sie da völlig eine Welt zusammen oder so, weil sie also auch gut, ich sag mal, im christlichen Sinne erzogen wurde, so zum Thema Nächstenliebe und hat dann also auch mitgekriegt, dass die Alten ja da irgendwie, ich sag mal, die ganzen Jahre voll einen vorgeheuchelt haben oder so, ne? Und die war also total fertig, die arme Frau. Wie hast du sie aufbauen können? Ja, ich habe sie aufbauen können. Wir haben also von 11:30 bis 3 Uhr morgens telefoniert. Sie hat sich da nebenbei auch irgendwie gut eingepitcht und kam dann auch auf ihr Kind und so. Ne? Und heute seid ihr verheiratet? Nein, wir sind heute nicht verheiratet. Ich dachte, dass jetzt daraus was erwachsen ist. Nein. Okay. Ich weiß auch gar nicht, was ihr geworden ist oder so. Ich wollte damals irgendwie, du hattest kurz vor Weihnachten das Thema unvergessliche Weihnachten oder so. Ja, hab ich auch versucht durchzustellen, aber das klappte überhaupt nicht da. Nun sind wir ja fast nah dran. Ostern ist gerade vorbei, ist ja egal. Ja, so ungefähr. Machen wir es heute. Das ist dann bei dem einen einzigen Gespräch geblieben? Das ist bei dem einen Gespräch geblieben. Klar, ich hatte ihre Nummer nicht. Sie hatte mir ihre Nummer nicht gegeben. Mhm. Und meine Nummer war nur in ihrer Wahlwiederholung. Beim nächsten Anruf war es weg oder so. Mhm. Und das war schon recht merkwürdig. Ey. Ja. Weil auf der einen Seite, wenn du irgendwie nachts ins Telefon gehst und jemand erzählt dir, ich mach Schluss oder so und du kennst ihn noch nicht mal, dann weißt du überhaupt nicht, was los ist. Mhm. Ich meine, das ist genauso unangenehm ist, wie wenn du plötzlich da so einen suizidgefährdeten Kandidaten am Telefon hast oder so, ne? Sie hat sich angepitcht, wie du sagst, während des Telefonats. Und dann irgendwie, wie habt ihr euch verabschiedet? Wie endete das Ganze dann? Das Gespräch haben wir dann also auf ihren Sohn gebracht. Der war damals, glaube ich, 5 oder 6. Und dann ging es also darum, dass weil sie sagt dann, ja, da sollen sich die Eltern drum kümmern oder so. Ne? Und dann habe ich sie also da darauf hin, dass Kinder und Verantwortung, und sie könnte nicht einfach da irgendwie einen Sack zumachen und da das Kind irgendwie ihren Eltern überlassen, wenn das sowieso solche Säcke sind. Ne? Und sie hatte das dann, glaube ich, auch eingesehen. Sie wurde dann also auch während des Gesprächs viel ruhiger, ich nebenbei auch. Und am Anfang war ich also auch recht heftig drauf. Und dann habt ihr euch irgendwann ganz normal verabschiedet. Ja, klar. Wir haben dann irgendwie so im Laufe des Morgens meinte sie, sie wäre jetzt also schicker genug und müde und. Kurios. Wahrscheinlich wirst du diese Frauen in deinem Leben nie wieder sehen oder hören, ne? Nie wieder hören. Ja, klar. Das ist echt abgefahren. Unvergessene Weihnachten 1993. Ja, und das war wirklich unvergessen. Das war echt oberheftig, ey. Eine Geschichte von Pete. Ja. Mach's gut. Alles klar. Tschüss, Pete. Ciao. Ciao. Gino. Ja, hallo Domian. 28 Jahre, guten Morgen. Guten Morgen. Domian, ich habe ein Thema, was ich schon seit Januar mit mir herumschleppe. Und zwar, ich lebe in einer schwulen Beziehung mit einem Thailänder, der in Thailand lebt. Und ich bin ja hier in Deutschland sowieso. Und ich war letztes Jahr, also kurz vor Weihnachten, war ich auf Besuch. Was heißt schwule Beziehung? Wie lange seid ihr zusammen? Wir kennen uns seit 4 Jahren. Ah ja. Und wie oft besucht ihr euch? Wir besuchen uns regelmäßig, also jetzt fliege ich wieder runter nächsten Freitag. Dann hatte ich ihn eingeladen jetzt für August. Also wir sehen uns schon, also wie wir das gerade so hinbiegen können. Wenn man Thailand hört, denkt man gleich in einer bestimmten Richtung. Ja, Bangkok. Ja, ne, ich meine halt auch, was so sexuell abgeht. Was macht er vom Beruf? Er ist Koch vom Beruf. Vom Koch. Er ist Koch vom Beruf. Er ist Koch vom Beruf. Also er arbeitet nicht als Stricher, darauf wollte ich hinaus. Nein. Er ist ganz, er macht mit seiner Schwester da so ein Lokal, so eine Art Lokal, was man da so lokal nennt halt, ne? Ja, und ist Koch. Also eine richtige Fernbeziehung. Ferner geht's kaum mehr. Ja, sicher. Und ja, wie gesagt, nun war ich auf Besuch letztes Jahr im Dezember und da hat sich da eine Sache abgespielt, die mit Eifersucht zu tun hatte. Also er war eifersüchtig auf mich gewesen, er hatte mich dann auch zusammengeprügelt. Aha, so habe geht's zu bei euch. Ja, ja. Und wobei er überhaupt keinen Grund hatte dazu, muss ich ganz ehrlich dazu sagen. Aber wiederum, es lag aber an ihm, weil da wohl ein Ex-Freund von ihm gekommen ist, der aus Norwegen kam und so weiter. Und die hatten sich wohl getroffen. Und dann stand ich da natürlich alleine erstmal da, war 6 Tage alleine, der ist mit denen dann verreist, an die See oder irgendwo hin. Und da hatte ich gedacht, naja, was er kann, kann ich ja schon lange. Also es gab eine richtige Auseinandersetzung zwischen euch. Und seid ihr dann im Streit? Habt ihr euch im Streit getrennt? Nein, hatten wir eigentlich nicht. Die letzten Tage ging es dann an und für sich dann wieder. Aber ich bin da im Moment etwas skeptisch, weil ich weiß jetzt nicht, wie, wenn ich am Freitag nächste Woche wieder runterkomme, wie ich mich da verhalten habe, weil er mich ja praktisch mit einer Champagnerflasche hat er mir ja eine über den Kopf gezogen, ne? Das hat er gemacht? Ja, ja, Gott sei Dank ist mir nichts passiert, aber ich habe da erstmal brach gelegen und wusste erstmal gar nicht, bin dann aufgewacht, ich war am Arm, war ich zerschnitten, ich habe hier lauter Narben am Arm und so weiter. Und der Thailänder an sich ist temperamentvoll, ne? Ja, hört sicher. Man daraus. Ja, sicher. Ist jetzt kein rassistischer Spruch, bitte keine Beschwerdebriefe. Ihr habt danach doch dann nochmal geredet, ne? Ehe du weggefahren bist. Wir haben nochmal telefoniert und nee, auch nicht unter 4 Augen euch nochmal unterhalten. Nee, das ging ja nicht mehr. Das ging ja nicht mehr. Nein. Ich hab dann gesagt, beruhig dich erstmal wieder. Ich bin dann zu einem guten Freund gefahren. Gut, also du bist auf jeden Fall im Zoff quasi aus Thailand wieder abgereist. Nein, aus Zoff, nee, ich hatte zwar schon Zoff, aber wie gesagt, ich war bei einem guten Freund. Ja, aber ihr habt euch nicht vertragen vorher mehr in Thailand. Wir haben uns vorher nicht mehr vertragen. Ja, gut. Ihr habt dann telefoniert miteinander? Wir haben telefoniert miteinander. Und wie war die Stimmung da? Naja, tut ihm leid und so weiter, hat er gesagt, und er wird es nie wieder tun, weil er mich eben halt liebt und er ist eifersüchtig auf mich und so weiter, und wobei er überhaupt keinen Grund dazu hat, ne? Ja, geschrieben hat er dir auch? Na, er ist regelmäßig schreibfaul. Ja, wir telefonieren jetzt. Du sagst, er hat sich entschuldigt. Ja, ja. Und liebst du ihn nach vor, trotz dieses Zwischenfalls? Domian, ich liebe diesen Mann über alles. Ja, dann Reise mit wehenden Fahnen nach Thailand. Ja. Nimm ihn dir nochmal ordentlich zur Brust, dass so etwas nie wieder passieren darf. Ja. selbst wenn es einen Grund gehabt hätte, ja, ist das natürlich die Grenze, die nicht die ist, das ist tabu, solche Gewalttätigkeiten. Ja. Versuch eine gute Ebene mit ihm zu finden, wenn du ihn liebst und er scheint dich ja auch zu lieben, ja, muss ja das ja irgendwie zu lösen sein, das Problem. Es gibt in Eifersüchteleien noch manchmal bei Paaren, die sich heftig lieben, ganz schöne Sachen. Ne? Klar, bloß ich habe ja nicht gerechnet, dass es mal so ausarten täte. Ja. Also, ja, und wie soll ich das jetzt machen? Soll ich denn erstmal getrennte Zimmer nehmen? Soll ich denn erstmal ins Hotel gehen und warten auf ihn? Oder? Ach, das ist viel zu viel Theatralik. Mach es ganz normal wie immer, aber beginne sofort ziemlich am Anfang mit diesem Thema und redet darüber, damit du dir das von der Seele reden kannst. Mhm. Viel Glück in Thailand. Ja, okay, ich danke dir dann erstmal. Tschüss. Erst mal, ne? Tschüss. Ciao. Jetzt haben wir noch die Angelika und die ist 32 Jahre alt. Ja, hallo Domian. Angelika, hallo. Ja. Und zwar folgendes, ich arbeite bei einer Partnervermittlung und gebe also die gute Ratschläge hin und her zu, bei den Leuten, bei den ganzen Singles, die ich besuche und selber bin auch verliebt und komme momentan also nicht weiter mit dem Ganzen. Moment, du lebst in einer Vermittlungsagentur. Ich arbeite bei einer Vermittlungsagentur, ja. Und bist selbst Single? Bin selber Single, ja. Und bist verliebt? Und bin verliebt, ja. Und kommst aber nicht aus dem Pötten im Moment. Bitte? Und kommst aber nicht so aus dem Pötten im Moment. Nee. Was ist denn los? Folgendes, ich habe jemanden kennengelernt. Aha. Während deiner Arbeit? Nee, nicht auf der Arbeit, auf einer Disco. Ja. In der Tennisbahn in Bad Homburg, ich weiß nicht, ob das was sagt. Nee, sag mir nichts, egal. Nee, ist egal, gut. Ja. Und auf jeden Fall habe ich da den... Einen jungen Mann kennengelernt? Einen jungen Mann kennengelernt, ja, es ist ein Portugiese. Und hat mich also auch sofort in ihn verliebt, ja. Es war wirklich Liebe auf den ersten Blick für mich, ja. Und dann hat er mich auch zum Tanzen aufgefordert, gelächelt hin und her, was zusammen getrunken. Und dann hat er mir seine Telefonnummer gegeben, dann haben wir auch telefoniert und haben uns dann getroffen, sind zusammen gegessen und dann haben wir weiter telefoniert. Aber irgendwie kommen wir also nicht weiter mit dem Ganzen. Nur gibst du anderen Leuten kluge Ratschläge, ja, sagst du. Ja, und selber kommen nicht weiter. Wenn dir dieses jemand erzählen würde von deinen Klienten, oder wie man das nennt, von deinen Kunden, ja, was würdest du denen da empfehlen und sagen? Ich würde empfehlen, weitergucken, also sausen, links liegen lassen den Mann. Wirklich sausen lassen? Ja, wirklich sausen lassen, würde ich sagen, warum ich finde, andere Mütter haben auch schöne Söhne. Ja. Das ist normalerweise meine Einstellung. Ja, aber die schönen Söhne, die regnen einem auch nicht so ins Zimmer ein. Ne? Also das weißt du wahrscheinlich auch. Ja, okay, aber heutzutage jetzt jemanden kennenzulernen, das ist ja wirklich kein Problem. Ja, also kennenlernen schon, aber also das ist auch schon ein Problem. Jemand Nettes kennenzulernen, finde ich, ist auch nicht so einfach. Ach, naja, also ich... Ja, da musst du mir sagen, wie viel dir an diesem Mann liegt. Liegt dir schon sehr viel, hat er schon ziemlich reingehauen. Wahnsinnig viel, ja, und je mehr ich mich wehre, ja, ja, da muss man auch, schlimmer wird es dann lässt auch man so eine Sache auch nicht so einfach sausen. Da jetzt habe ich auch seine Visitenkarte, habe ich vor einem Monat jetzt zerrissen, wie ich ihm das gebeichtet habe, was ich halt für ihn empfinde, hin und her. Ja. Und da sagte er mir, ja, er fährt jetzt 2 Tage, fährt er weg zum Messen. Und sobald er zurückkommt, ruft er mich an und dann müssen wir uns halt noch mal treffen. Und er hat sich nicht gemeldet und wir haben die gleiche Stammdisco zufällig. Und da war ich jetzt auch seit 2-3 Wochen, da war ich doch gar nicht mehr. Als du ihm deine Liebe gestanden hast, ja, hat er denn irgendwas Ähnliches zurück auch gesagt? Hat er gesagt, ja, ich finde dich auch ziemlich gut? Ja, hat er gesagt und hat auch gesagt, er hat gar nicht damit gerechnet, dass ich jetzt mich in ihn verliebe. Ich hätte den Eindruck immer so gemacht, so weit entfernt, so unantastbar wäre ich für ihn gewesen. So, jetzt ist aber Tatsache ist, dass er sich nicht bei dir meldet. Ja, das ist Fakt. Mann. Und du hast auch keine Telefonnummer mehr jetzt. Ich habe keine Telefonnummer mehr von ihm, nein. Wie sagt man heutzutage, dumm gelaufen, ne? Allerdings. Jetzt sitzt du da und wartest, du armes Ding, auf einen Anruf von ihm, ne? Ja. Ich würde nicht mehr zu lange warten. Das ist kein gutes Zeichen, wenn er sich nicht meldet. Das ist kein gutes Zeichen. Nee, das ist das Zeichen, dass er nicht sehr an dir interessiert ist. Auch wenn er auf Geschäftsreise ist, hätte er bei dir mal anrufen können. Genau. Ich würde da nicht mehr so viel Zeit ins Land streichen lassen und dann ihn wirklich mehr abschminken. Obwohl ich sonst immer dafür bin, dass man viel sich um Leute bemüht und auch um jemanden kämpft. Aber in diesem Fall hört sich das nicht gut an. Also, ich ging aber nochmal an deiner Stelle in die Stammdisco. Vielleicht nicht hingehen. Doch, geh hin. Vielleicht triffst du ihn, ja? Ja, auf jeden Fall treffe ich ihn, ja, das weiß ich. Das ist ja gut. Geh hin und dann weißt du zumindest, woran du bist. Du wirst ihn sehen, ihr werdet miteinander reden. Und dann lässt es sich einfach auch abschminken, wenn du merkst, da kommt kein Feedback von dem. Meine Liebe, das musst du so machen. meinst du? Ja, meine ich ganz okay, gewiss. Probier's. Angelika. Toi, toi, toi. Tschüss. Jo, ciao. Ciao. So, Freunde, Jeanette Krause war in der Technik heute Nacht und unser Thema morgen haben wir eine Themennacht, heißt besondere Erinnerungen an die Schulzeit. Und darüber möchte ich gerne mit euch reden und bin gespannt auf morgen Nacht. 1 Uhr. Macht's gut, bis dahin. Bye, bye, ciao.